Da vernahmen Safatja, der Sohn Matans, und Gedalja, der Sohn Paschurs, und Juchal, der Sohn Selemjas, und Paschur, der Sohn Malkias, die Worte, die Jeremia zum gesamten Volke redete, indem er sprach: So spricht Jahwe, wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch das Schwert, durch den Hunger und durch die Pest umkommen, wer sich aber den Chaldern ergibt, der wird am Leben bleiben und wird sein Leben zur Beute haben und leben. So spricht Jahwe, diese Stadt wird gewiss der Gewalt des Heeres des Königs von Babel überliefert werden, und er wird sie einnehmen. Da sprachen die obersten Beamten zum Könige: Lass doch diesen Mann töten. Er macht ja doch nur die Kriegsleute, die in dieser Stadt noch übrig geblieben sind, und das ganze Volk mutlos, indem er derartige Reden gegen sie führt, denn dieser Mann ist nicht auf Heil für dieses Volk bedacht, sondern auf Unheil. Der König Zedekia aber antwortete: So nehmt ihn hin. Denn der König kann nichts wider euch ausrichten. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Prinzen Malkia, die sich im Wachthofe befand, und zwar ließen sie Jeremia mit Stricken hinab, in der Zisterne indes war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm hinein. Als nun Ebed-Melech, der Äthiope, ein Hämling, der im Palaste des Königs in Diensten war, vernahm, dass man Jeremia in die Zisterne getan hatte, der König aber weilte unter des im Benjamin-Tore, da verließ Ebed-Melech den königlichen Palast und redete den König also an: Mein Herr und König! Jene Männer haben übel gehandelt mit all dem, was sie dem Propheten Jeremia angetan haben, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben, so dass er eben dort Hungers sterben muss, weil kein Brot mehr in der Stadt ist. Da befahl der König dem Äthiopen Ebed-Melech: Nimm von hier 3 Männer mit dir und hole den Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich, begab sich in den königlichen Palast in den Raum unter der Schatzkammer und holte von dort Lumpen von zerrissenen und Lumpen von zerriebenen Zeugen und ließ sie anstricken zu Jeremia in die Zisterne hinab. Sodann rief der Äthiope Ebed-Melech Jeremia zu: Lege doch die Lumpen von den zerrissenen und zerriebenen Zeugen unter die Gelenke deiner Arme unter die Stricke. Und Jeremia that so. Hierauf zogen sie Jeremia an den Stricken aus der Zisterne herauf, und Jeremia blieb nun im Wachthofe. Der König Zedekia aber ließ den Propheten Jeremia zu sich in den 3. Eingang am Tempel Jahwes holen, und der König sprach zu Jeremia: Ich will dich etwas fragen, verhehle mir nichts. Jeremia aber sprach zu Zedekia: Wenn ich es dir kundtue, tötest du mich dann etwa nicht? Und wenn ich dir rate, so hörst du doch nicht auf mich. Da schwor der König Zedekia dem Jeremia insgeheim: So wahr Jahwe lebt, der uns dieses Leben geschaffen hat, ich werde dich nicht töten, noch werde ich dich der Gewalt jener Männer, die dir nach dem Leben trachten, überliefern. Da sprach Jeremia zu Zedekia: So spricht Jahwe, der Gott der Heerscharen, der Gott Israels: Wenn du dich den Obersten des Königs von Babel ergibst, so wird dein Leben ungefährdet sein, und diese Stadt wird nicht niedergebrannt werden, und du wirst samt deinem Hause am Leben bleiben. Ergibst du dich aber den Obersten des Königs von Babel nicht, so wird diese Stadt der Gewalt der Chaldäer überliefert werden, und sie werden sie niederbrennen, und auch du wirst ihren Händen nicht entrinnen. Da sprach der König Zedekia zu Jeremia: Ich habe Angst vor den Judäern, die bereits zu den Chaldäern übergelaufen sind, man möchte mich ihnen preisgeben, dass sie ihren Spott mit mir treiben. Jeremia aber sprach: Man wird dich ihnen nicht preisgeben. Höre doch auf das Gebot Jahwes in dem, was ich zu dir sage, so soll es dir wohl ergehen und du sollst am Leben bleiben. Weigerst du dich jedoch, dich zu ergeben, so ist das, was mich Jahwe hat schauen lassen, fürwahr, alle Weiber, die im Palaste des Königs von Juda übrig sein werden, die sollen zu den Obersten des Königs von Babel hinausgebracht werden, während sie rufen: Sie haben dich zu verleiten gesucht und haben dich übermocht, die Männer deines Vertrauens. Nun deine Füße im Sumpfe stecken, haben sie sich rückwärts verzogen. Alle deine Weiber aber samt deinen Kindern wird man zu den Chaldäern hinausbringen, und du selbst wirst ihren Händen auch nicht entrinnen, vielmehr du sollst ergriffen werden und in die Gewalt des Königs von Babel überliefert werden, und diese Stadt wird niedergebrannt werden. Da sprach Zedekia zu Jeremia: Niemand darf von dieser Verhandlung erfahren, sonst musst du sterben. Wenn aber die obersten Beamten erfahren, dass ich mit dir geredet habe, und zu dir kommen und zu dir sprechen, teile uns doch mit, was du zum Könige gesagt hast, verhehle uns nichts davon, sonst töten wir dich. Und was der König zu dir gesagt hat, so sprich zu ihnen: Ich bat den König demütig, mich nicht wieder in das Haus Jonathans zurückkehren zu lassen, dass ich dort umkäme. Und es kamen alle obersten Beamten zu Jeremia und fragten ihn, er aber gab ihnen genauso Bescheid, wie der König befohlen hatte. Da ließen sie ihn in Ruhe, denn es hatte von dem Vorgange nichts weiter verlautet. Und so verblieb Jeremia im Wachthofe bis zu dem Tage, da Jerusalem eingenommen wurde.